Der Weizer kämpft, das Deutsche Reich ist unsere Richtung. Und immer noch sind die Medien am Lügen. Der Staat sei auf dem rechten Auge blind. Verletzte und Hass sind sie, das heute betrügen. Während die Knäste von mit unseren Kameraden senken. Ihr vergessen euch nicht, euer Opfer ist unsere Verpflichtung. Wir verzeihen euch nichts, unsere Rache ist eure Vernichtung. Großbrunnen aus der Nacht haben Freispiel. Wir feiern morgen, gibt es höchst Bewerbung. Die grünen Söldner dienen wir als Ziel. Mein Todesschuss und als Strafe Belehrung. Doch du, Kamerad, du hast dich gewehrt. Weg mit dem Scheißsystem. Du erkanntest dir, dass alles verkehrt. Doch auf deinem Menschenleben war hier nichts wert. Kameraden, Kameraden, Kameraden. Wir vergessen euch nicht, euer Opfer ist unsere Verpflichtung. Wir werden weiter kämpfen, das Deutsche Reich ist unsere Richtung. Und immer noch sind die Medien am Lügen. Der Staat sei auf dem rechten Auge blind. Verletzte und Hass sind sie das Volk am Betrügen. Während die Knäste von mit unseren Kameraden sind. Wir vergessen euch nicht. Euer Opfer ist unsere Verpflichtung. Wir verzeihen euch nichts. Unsere Rache ist eure Vernichtung. Ein Kamerad.